Glühwein lustig, sechte, ich bin Puck, sechte, trink und gern, sechte, in Glas Grock, sechte, vorn aus See, sechte, 20 Schuhen, sechte, hab ich immer, sechte, glücklich vorn. Back ich Glüh, sechte, Afrikan, sechte, fähig ihr, in die Hand, sechte, mag sie denn, sechte, Kugel rund, sechte, lesen go, sechte, sind gesund. Die Kaphorn, sechte Segen bin, sechte Didit Lutz, sechte Hummelbrill, sechte Donnerdachtig, sechte dat wat Ross, sechte ich vor wieder, sechte und rip Moos. So vor ich, sechte immer Ton, sechte kam ich mal, sechte nahm ihn Thron, sechte denn wie's ich, sechte wie man kann, sechte und a Seele, sechte sind das Mann.